Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Jena, 28. Mai 1789. Vorgestern als den 26. habe ich endlich das Abenteuer auf dem Katheder rühmlich und tapfer bestanden und gleich gestern wiederholt. Ich lese nur zweimal in der Woche und zwei Tage hintereinander, so dass ich fünf Tage ganz frei behalte. Das Reinholdsche Auditorium bestimmte ich zu meinem Debüt. Es hat eine mäßige Größe und kann ungefähr 80 sitzende Menschen, etwas über 100 in allem fassen. Ob es nun freilich wahrscheinlich genug war, dass meine erste Vorlesung der Neugierde wegen eine größere Menge Studenten herbeilocken würde, so kennst du ja meine Bescheidenheit. Ich wollte diese größere Menge nicht gerade voraussetzen, indem ich gleich mit dem größten Auditorium debütierte. Diese Bescheidenheit ist auf eine für mich sehr brillante Art belohnt worden. Meine Stunden sind abends von 6 bis 7. Halb 6 war das Auditorium voll. Ich sah aus Reinholds Fenster Trupp über Trupp die Straße heraufkommen, welches gar kein Ende nehmen wollte. Ob ich gleich nicht ganz frei von Furcht war, so hatte ich doch an der wachsenden Anzahl Vergnügen, und mein Mut nahm eher zu. Überhaupt hatte ich mich mit einer gewissen Festigkeit gestellt, wozu die Idee, dass meine Vorlesung mit keiner anderen, die auf irgendeinem Katheder in Jena gehalten worden, die Vergleichung zu scheuen brauchen würde, und überhaupt die Idee von allen, die mich hören, als der Überlegene anerkannt zu werden, nicht wenig beitrug. Aber die Menge wuchs nach und nach so, dass Vorsaal, Flur und Treppe vollgedrängt waren und ganze Haufen wieder gingen. Jetzt fiel es einem, der bei mir war, ein, ob ich nicht noch für diese Vorlesung ein anderes Auditorium wählen sollte. Griesbachs Schwager war gerade unter den Studenten. Ich ließ ihnen also den Vorschlag tun, bei Griesbach zu lesen, und mit Freuden ward er aufgenommen. Nun gab's das lustigste Schauspiel, alles stürzte hinaus und in einem hellen Zuge die Johannisstraße hinunter, die, eine der längsten in Jena, von Studenten ganz besäet war. Weil sie liefen, was sie konnten, um im Griesbachschen Auditorium einen guten Platz zu bekommen, so kam die Straße in Alarm und alles an den Fenstern in Bewegung. Man glaubte anfangs, es wäre Feuerlärm, und am Schlosse kam die Wache in Bewegung. »Was ist's denn? Was gibt's denn?« hieß es überall. Da rief man denn, der neue Professor wird lesen. Du siehst, dass der Zufall selbst dazu beitrug, meinen Anfang recht brillant zu machen. Ich folgte in einer kleinen Weile von Reinhold begleitet nach. Es war mir, als wenn ich durch die Stadt, die ich fast ganz zu durchwandern hatte, Spießruten liefe. Griesbachs Auditorium ist das größte und kann, wenn es voll gedrängt ist, zwischen 300 und 400 Menschen fassen. Voll war es diesmal und so sehr, dass ein Vorsaal und noch die Flur bis an die Haustüre besetzt war, und im Auditorium selbst viele sich auf die Subsellien stellten. Ich zog also durch eine Allee von Zuschauern und Zuhörern ein und konnte den Katheder kaum finden. Unter lautem Pochen, welches hier für Beifall gilt, bestieg ich ihn und sah mich von einem Amphitheater von Menschen umgeben. So schwül der Saal war, so erträglich war's am Katheder, wo alle Fenster offen waren, und ich hatte doch frischen Odem. Mit den 10 ersten Worten, die ich selbst noch fest aussprechen konnte, war ich im ganzen Besitz meiner Contenance. Und ich las mit einer Stärke und Sicherheit der Stimme, die mich selbst überraschte. Vor der Türe konnte man mich noch recht gut hören. Meine Vorlesung machte Eindruck, den ganzen Abend hörte man in der Stadt davon reden, und mir widerfuhr eine Aufmerksamkeit von den Studenten, die bei einem neuen Professor das erste Beispiel war. Ich bekam eine Nachtmusik und Vivat wurde 3-mal gerufen. Den anderen Tag war das Auditorium ebenso stark besetzt und ich hatte mich schon so gut in mein neues Fach gefunden, dass ich mich setzte. Doch habe ich beide Male meine Vorlesung abgelesen und nur wenig bei der zweiten extemporiert. Indes kann ich, wenn ich aufrichtig sein soll, dem Vorlesungen halten selbst noch keinen rechten Geschmack abgewinnen. Wäre man der Empfänglichkeit und einer gewissen vorbereitenden Fähigkeit bei den Studierenden versichert, so könnte ich überaus viel Interesse und Zweckmäßigkeit in dieser Art zu wirken finden. So aber bemächtigte sich meiner sehr lebhaft die Idee, dass zwischen dem Katheder und den Zuhörern eine Art von Schranke ist, die sich kaum übersteigen lässt. Man wirft Worte und Gedanken hin, ohne zu wissen und fast ohne zu hoffen, dass sie irgendwo fangen, fast mit der Überzeugung, dass sie von 400 Ohren 400-mal und oft abenteuerlich missverstanden werden, keine Möglichkeit, sich wie im Gespräch an die Fassungskraft des andern anzuschmiegen. Bei mir ist dies der Fall, noch mehr, da es mir schwer und ungewohnt ist, zur platten Deutlichkeit herabzusteigen. Die Zeit verbessert dies vielleicht, aber groß sind meine Hoffnungen doch nicht. Ich tröste mich damit, dass in jedem öffentlichen Amte immer nur der 100. Teil der Absicht erfüllt wird. Meine erste Vorlesung handelte vorzüglich von dem Unterschiede des Brotgelehrten und des philosophischen Kopfs. Außer den lokalen Ursachen, die ich hatte, die Begriffe meiner Leute über diese zwei Dinge zu fixieren, hatte ich allgemeine, die ich dir nicht zu sagen brauche. In meiner zweiten Vorlesung gab ich die Idee von Universalgeschichte. Es ist hier ein solcher Geist des Neides, dass dieses kleine Geräusch, das mein erster Auftritt machte, die Zahl meiner Freunde wohl schwerlich vermehrt hat. Indessen kann ich von meiner hiesigen Existenz nichts anderes als Gutes schreiben. Es war mir kaum irgendwo so wohl als hier, weil ich hier zu Hause bin. Meine Freunde tragen mich auf den Händen, mein Humor ist gut, auch bin ich geselliger und mein ganzes Sein hat einen bessern Anstrich. Der Bekanntschaften habe ich noch nicht sehr viele gemacht, aber durch abgegebene Karten mich doch wenigstens in eine Höflichkeitsverbindung mit einigen 30 Häusern gesetzt. Von dem hiesigen Frauenzimmer kann ich schlechterdings noch nichts schreiben. Eine ziemliche Auswahl habe ich zwar gesehen, worunter aber nichts Auszeichnendes war. Ich wohnte einem Balle bei, wo ich sie größtenteils beisammen sah. Ich hielt mich aber an das Spiel und ennuyierte mich mit Griesbach und Soko beim Tarock Ombre. Es ist hier ein gewisser geheimer Hofrat Eckhart, ein Jurist, der Vermögen und einen vorzüglichen Einfluss bei der Akademie hat. Er hat noch eine unverheiratete Tochter, mit der mich einige gedacht haben mögen, zusammenzukuppeln, aber ich mag weder sie noch die Familie. Was du mir einmal von der Schmidt schriebst, mag dir der Himmel vergeben. Das Mädchen selbst würde mir auch ohne ihr Geld gerade nicht missfallen. In Weimar hat sie mir immer am besten unter allen gefallen, und es ging mir nicht allein so. Aber an sie zu denken ist keine Möglichkeit, weil Vater und Mutter und Tochter aufs Geld vorzüglich sehen. Die Tochter zwar, die Eitelkeit hat, würde nicht ungeneigt sein, wenn sich noch etwas anderes mit dem Gelde verbinden ließe. Ich glaube auch, dass sie mir Vermögen und Rang herzlich wünschen würde, um Ansprüche an sie machen zu können. Aber die Elastizität hat ihr Charakter nicht, nach ihrem Geschmack sich zu bestimmen. Und dann fragt sich sehr, ob sie als Frau das für mich bliebe, was sie mir jetzt noch zu sein scheint. Überdem scheint sie bereits so gut als verkuppelt, und zwar an einen reichen Frankfurter. Ich hätte auch, wenn ich sonst gewollt hätte, in Weimar noch eine Partie finden können, und zwar auch eine Geheimratstochter, die aber kein Vermögen hat. Ich habe erst hier erfahren, dass einige das Plänchen gehabt haben, aber da lag die Hindernis an mir selbst und an meinem Geschmacke. Es ist also noch dürres Land für mich hier, so gern ich es gesehen hätte, wenn ein Geschöpf auf mich hätte wirken können. Weißt du nun übrigens eine reiche Partie, so schreib mir immer, entweder sehr viel Geld oder lieber gar keins und desto mehr Vergnügen im Umgang. Ein einziges Mädchen ist hier, das mir nicht übel gefällt. Ich kannte sie auch schon vorher. Es ist die jüngste Schwester der Reichhardt und Ettinger in Gotha, eine Seidler. Ohne viel Geist hat sie viel Gefälliges und viel Güte des Charakters, und ohne gerade hübsch zu sein, gefällt mir ihr Äußerliches auch nicht übel. Sie lebt hier mit ihrer Mutter und ihrem Bruder, der Stallmeister bei der Universität ist. Sie hat eine gute Erziehung und auch einige Feinheit des Umgangs, die man hier selten findet. Der Himmel gebe nur, dass meine Kollegien im nächsten halben Jahre einschlagen. Es ist mir alsdann nicht bange, meine Umstände bald verbessert zu sehen und höhere Entwürfe zu machen. behielte ich von meinen bisherigen Auditoren nur den vierten Teil, so verlangte ich nichts weiter. Eben höre ich, dass bei meiner zweiten Vorlesung 480 Zuhörer waren und gegen 50 keinen Platz mehr gefunden haben. Ich lese jetzt erst in 10 Tagen wieder, weil die Pfingstferien dazwischen fallen. Bei der Literaturzeitung habe ich dich engagiert. Du brauchst also nur mit wenig Worten dich an Schütz oder Hufeland zu wenden und dein Fach anzugeben. Doch auch das kann ich dir ersparen und dir gleich den Kontrakt schicken lassen, wenn du es willst. Schreibe aber nun auch bald an Wieland. Ich habe mich auf wenige Aussichten so gefreut, als auf unser Wiedersehen. Schreibe mir doch vorläufig, wie lange du glaubst, dass wir in Leipzig beisammen sein können. Grüße Minna und Dorchen, lebe wohl. Schiller. Postskriptum. Dieser Gustav Schilling ist ein sächsischer Lütner in Freiberg. Er hat mir's durch seinen Brief so nahe gelegt, dass ich die Verse aufnehmen musste. Gestern erhalte ich aus Winterthur eine Broschüre, worin die Götter Griechenlands von einem Pfarrer und noch dazu einem schwärmerischen Christen gegen Stolberg lebhaft verteidigt sind. Er hat ganze Stellen aus der Schrift herbeigezogen und bewiesen, dass alles, was der Dichter an der griechischen Götterlehre schön und nachahmungswürdig fand, in der Person und Lehre Christi reichlich erfüllt sei. Er erklärt, dass er das ganze Gedicht bis auf den heiligen Barbaren rechtfertigen und unterschreiben wolle. Er findet das alles, was ich an den griechischen Göttern herausgehoben, das Bedürfnis einer edlen, empfindsamen Seele sei, dass ich dieses aber in der reinsten Christenlehre noch schöner erfüllt gefunden haben würde. Ich werde mit einer Veneration behandelt, die ganz erschrecklich ist, und der Carlos wird der Stolz Germanias genannt. Es ist mir in dem Buche nahegelegt, etwas endlich über die Sache zu sagen, und vielleicht tue ich es bei Gelegenheit dieses Buches. Den Roland brauche ich nicht.